1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. An diesem schönen Abend oder in dieser schönen Nacht begrüße ich euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt Ich, Egoismus. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein Egoist, ich bin ein Egozentriker. Ich gehe, in Anführungszeichen, über Leichen, um meine Interessen und meine Vorlieben durchzusetzen. Da möchte ich gerne mit Angehörigen von Egoisten reden, also Opfer von Egoisten. Egoisten können Leute sein, beispielsweise die fünf Partner nebenher laufen haben und keiner der Partner weiß etwas voneinander. Oder ein Egoist kann jemand sein, der das ganze Vermögen durchgehauen hat, nur damit er seine Bedürfnisse befriedigt. Oder vielleicht auch ein Partner, der einen schwerstkranken Freund verlässt, weil er angeblich die schwere Erkrankung nicht ertragen kann. Extrem geizige Leute sind Egoisten, extrem feige Leute sind Egoisten. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter Telefonnummer 0800 220 5050. Ich mache gerade eine kleine Pause, weil ich so Rauschen höre. Hört ihr das da auch draußen? Na, wenn ihr es nicht hört, dann es liegt zu meinem Kopfhörer. Geht aber, kein Problem. Also, Thema ich, Egoismus. Ich bin gespannt, möchte gerne mit Opfern von Egoisten reden und mit Egoisten selbst, die dazu stehen. Simone, 24, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Simone, bist du eine Egoistin oder bist du Opfer eines Egoisten? Nein, ich denke eher Opfer. Und also es betrifft meinen Freund. Ja. Weiß nicht, ob es Egoismus ist oder einfach nur Angst, ausgenutzt zu werden. Ist ein bisschen schwierig bei uns. Also, Angst, dass du hast Angst, ausgenutzt zu werden, oder? Nee, also ich glaube, die Angst ist bei ihm. Mhm. Wobei das schon sehr extrem ist. Also ich kann ja mal kurz erzählen. Sag mal ein paar Beispiele, genau. Genau, also wir sind jetzt etwas über ein halbes Jahr zusammen. Ja. Ja, als Frau war das mal ja schon kleine Aufmerksamkeiten oder dass vielleicht jemand mal einem eine Freude bereitet. Und das ist bei ihm leider nicht so der Fall. Also von meiner Seite schon. Mhm. Du auch mal was mit oder schreibst ihm kleine Liebesbotschaften auf dem Zettel, was man halt so macht, wenn man zusammen ist. Leider ist das aber von seiner Seite noch nie der Fall gewesen. Noch nie der Fall gewesen? Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Etwas über ein halbes Jahr. Oh ja, da ist es ja noch so frisch, da müsste er ja eigentlich überschäumen vor Aufmerksamkeit zu dir. Wenn das jetzt schon so ist, dass er ist in keiner Weise irgendwie aufmerksam, was so Kleinigkeiten anbelangt? Nee, weniger. Ich hatte direkt am Anfang auch zum Beispiel Geburtstag oder Valentinstag. Lass uns über den Geburtstag reden. Was war am Geburtstag, an deinem Geburtstag, was war da? Ja, also es war, er hatte kein Geschenk oder sowas. Er hatte kein Geschenk? Nee, also er hat sich damit abgesagt, ich hatte jetzt keine Zeit. Ich halte mal fest, ihr seid ein halbes Jahr zusammen und der junge Mann hat kein Geschenk zu seinem Geburtstag. Mit der billigen Ausrede, er hatte keine Zeit. Genau. Also das ist ja schon heftig, finde ich. Das ist schon sehr heftig. Ich bin nicht sehr materiell veranlagt, aber ich sag mal, wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist. Ja, natürlich. Eine rote Rose oder... Ja. Natürlich. Eine Karte, wo vielleicht was Kleines drauf ist. Mhm. Hast du noch so ein Beispiel neben dem Geburtstag? Also zum Valentinstag zum Beispiel hat sie gesagt, Mensch, Geburtstag habe ich leider verhauen, Valentinstag bekommst du auf jeden Fall was. Und das war dann leider auch nicht der Fall. Ja, naja, Valentinstag würde ich so als Mann sagen, naja, geschenkt. Aber Geburtstag finde ich schon ein gewichtigerer Tag als Valentinstag. Ja, denke ich auch, ja. Und jetzt warte ich eben auf, na, was passiert jetzt zum Einjährigen, ist genauso, aber... Ja, er bringt ja nie Blumen mit. Hat er noch nie. Noch nie. Also er hat noch nie was mitgebracht. Ist er denn so in seiner Emotionalität auch sehr egoistisch? Also zeigt er gar nicht so sehr die Gefühle und lässt sich eher bedienen? Es ist ja schon, also ich mache eigentlich schon alles zu Hause, er wohnt auch bei mir, aber... Er hat seine festen Aufgaben und die muss ich dann in den Himmel loben. Also, Was muss Grüne Himmel loben? Für seine festen Aufgaben, wenn er die macht. Ach so. Die macht er dann auch gut und darauf beruht er sich dann immer. So. Ja, ich mache aber doch das und das. Jetzt lass uns über Sex reden. Ja. Der egoistische Mann schert sich überhaupt nicht darum, was mit der Frau los ist und ob die Frau auch ihren Spaß hat beim Sex. Wie ist das bei euch? Ja, also er ist nicht der Typ, der jetzt jeden Tag Sex braucht. Und bei uns ist es so, dass ich immer auf ihn zugehe. So nach dem Motto, wie sieht's denn aus? Also wollen wir jetzt nach einer Woche oder zweimal wieder? Ja, und wenn es dann dazu kommt, wie ist es dann? Eher so, also vom Vorspiel her bin ich eher die Aktive, eher passiv. Ja. Und wenn es dann drauf ankommt, gut, da habe ich natürlich auch meinen Spaß, aber da muss er ja so, sonst wäre es ja schon ja sehr egoistisch. Also da guckt er schon, dass ich da auch auf meine Kosten komme. Ja. Aber allein im Vorfeld lässt er sich da eher gerne verwöhnen und kommt, also wartet dann. Simone, du erzählst mir da Sachen, als wärt ihr irgendwie 15 Jahre zusammen und in manch einer 15-jährigen Beziehung ist es, weiß Gott, schöner und herzlicher. Fühlt sich auch so an. Was ist denn da los? Warum, ja, ich frage mal sogar die grundsätzliche Frage, warum bist du mit dem Mann zusammen? Gut, es ist ja ein bisschen schwierig. Also ich liebe ihn, ich habe ihn auch sehr lieb und er sagt mir das auch, dass es so ist. Aber ja, man will ja schon irgendwie immer so ein bisschen den Beweis dafür haben. So das Gefühl, da kommt was und man macht auch eine Freude und nimmt sich vielleicht ein bisschen zurück bei einer Sache. Aber er ist da, ja, wenn er Fußball gucken will, dann will er Fußball gucken und möchte dann auch nicht diskutieren oder reden bei Sachen. Ich sag dir, Simone, wenn der jetzt schon so drauf ist und du bleibst mit dem zusammen, wirst du wahnsinnig, wenn ihr mal 4-5 Jahre zusammen seid. Das ist der absolute Pascha, der nur sein Ding macht. Da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Ist der so auch geizig? Also es ist finanziell bei uns sehr eng, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, aber das ist egal. Also es gibt Menschen, die ganz wenig Geld haben und die sind nicht geizig. Da merkt man, dass das die gerne geben und offen sind. Wie ist das bei deinem Freund? Also er achtet schon darauf, dass er sein Geld zusammenhält. Ja. Wobei ich habe auch nicht viel Geld und ich bin halt, wenn er was nicht bezahlen kann, dann bezahle ich das eben mit, ne? Ja. Was du mir jetzt erzählst, ich hatte überhaupt keine Lust, ihn kennenzulernen. Hm. Mann. Ja, aber man bekommt dann gesagt, nee, ich lieb dich ja und man hat dann so eine Brille auf und sieht man nicht mehr die Tatsachen. Ja. Und aus dem Grunde brauche ich auch mal eine objektive Meinung. Du hast noch das rosa Brillchen auf, nach einem halben Jahr. Ja. Aber so als Außenstehender klingt das sehr ernüchternd, was du sagst. Sehr, sehr abturnend. Ehrlich gesagt. Ja. Finde ich, ja, klar. Also ich finde, das hat auch gar nichts mit der Zeit zu tun, wie lange man zusammen ist. Aber wenn ihr sogar erst ein halbes Jahr zusammen seid und der ist so drauf, Mann, also das spricht nicht sehr für ihn, finde ich. Ich denke, vielleicht ändert sich das noch. Das ist wahrscheinlich ein Trugschluss. diese Hoffnung haben immer alle Liebenden, das ändert sich noch. Übt doch mal ein bisschen mehr Kritik an ihm. Das ist das Problem. Sobald ich ihn kritisiere, also man kann nicht diskutieren oder reden. Also er geht direkt in sich und macht dann die Schotten dicht. Ach, und so. Guckt einen nicht mehr an. Ist beleidigt, die beleidigte Leberwurst. Ja. Also Simone, geh mit wachen Augen da weiter durch. Also alles, was du mir erzählt hast, klingt nicht gut, finde ich. Und wenn der sogar nicht mehr auf Kritik eingehen kann, klingt das noch schlechter. Ja. Also lass dich dann nicht zum Hansel machen und irgendwann wird man auch sehr verletzt durch sein Verhalten. Ja. Und da musst du dich schützen, finde ich. Ja. Ja. So, meine Liebe. Ein wahres Wort. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Simone. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ciao. Übrigens, mein Rauschen ist vorbei. Ich hatte meinen Kopfhörer nicht richtig eingestöpselt hier. Jetzt kann ich euch wieder sehr gut hören und niemand ist schuld daran. So. Ich, Egoismus. Heinz, 44, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Heinz. Ja, hallo, Heinz. Ja, ich rufe an wegen dem Thema Egoismus. Ja. Gut, ich bin Ingenieur, ja. Komme weltweit durch die Gegend. Heute Deutschland, morgen Japan, übermorgen USA. Mhm. Verdiene richtig gut Geld, habe 2 Ehen hinter mir. Habe aber während Dienstreisen mehr Geld verhurt und versoffen. Mhm. als ich den Frauen, wo ich mit verheiratet war, angegeben habe. Ja. Das heißt, das hast du gemacht, während du in der Ehe warst, hast du gehurt und gesoffen? Ja, gut, ja. Wenn ich auf Dienstreisen war, 8, 9 oder 10 Wochen. Mhm. Und ich habe gut Geld verdient. Ich verdiene auch heute noch gut Geld. Bist aber, du denn heute solo? Ja, mittlerweile ja. Ich habe die zweite Scheidung jetzt seit einem Jahr hinter mir. Wie lange warst du mit der letzten Frau verheiratet? Ja, fast 9 Jahre. Ne? 9 Jahre. Mhm. Kinder auch mit der Frau? Nee. Und weder mit der ersten noch mit der zweiten. Und das Problem ist halt leider Gottes, gut, die haben es halt immer erfahren durch diesen Trennungsausgleich nach der Scheidung, wo die halt gesagt haben, ja, mein Gott, du hast uns erzählt, du hast 50.000 Euro verdient. Mhm. In Wirklichkeit habe ich aber 6-fache verdient, ja. Ach so. Ja. Lass mich fragen, nehmen wir mal die letzte Ehe. 9 Jahre, sagst du, hat die gehalten. Ja. Du warst auch in diesen ganzen 9 Jahren immer unterwegs in der Welt und hast im Jahr durchschnittlich 300.000 Euro verdient. Ja, richtig. Boah, das ist natürlich fett. Das ist aber richtig fett. Ja, gut, und, sicher. Und hast wirklich 250.000 Euro verbraten? Ja, quasi für meine damalige letzte Ehefrau unterschlagen, aber letztendlich auf Deutsch gesagt verhurt. Ne? Bei Prostituierten, Edelprostituierten ja, der ganzen genau. Welt. Mhm. Hast du eine Zahl? Kannst du das beziffern, wie viel Mal du deiner Frau fremdgegangen bist? Wahrscheinlich nicht. Das wäre schön. Also wenn ich jetzt sagen würde 100 Mal, würde ich vielleicht untertreiben, aber... Ich glaube auch, du untertreibst. Ich kann mir nicht vorstellen. Ne? Wenn das 9 Jahre war, ist ja Wahnsinn. Hat die Frau nie irgendwie einen Wind davon gekriegt? Nee, an für sich nicht. Oder beziehungsweise schon irgendwo, weil die immer gesagt haben, ja, ich habe denen gesagt, ich bin normaler Maschinenschlosser. Ich habe von Anfang an bei der ersten Ehe und bei der zweiten Ehe halt mich immer klein gemacht. Ne? Ich habe gesagt, ich bin nur ein normaler Maschinenschlosser, kein Maschinenbauingenieur und. Aber das Problem ist halt leider Gottes, bei den Scheidungen kam es halt immer raus. Mhm. Und wie haben die denn dann reagiert, die Frauen, als sie ja, das raus? Wie haben die reagiert? Ich meine, die Anwälte haben natürlich Beifall geklatscht. Ne? Aber für die Frauen brach doch eine Welt zusammen. Der Mann hat uns jahrelang belogen und betrogen. Ja, Wissen die, haben die gewusst dann im Nachhinein, für was du das Geld ausgegeben hast? Ja gut, so fair muss ich sein. Ich muss halt sagen, gut, ich bin halt mittlerweile, ich bin 44 Jahre alt, aber der Zahn der Zeit hat er doch nicht irgendwo an mir schon sehr heftig genagt. Gell? Mhm. Also gut, ich habe natürlich viel versoffen, aber auch sehr viel verhurt auf Deutsch gesagt. Nein, die Frage war, hast du den Frauen das hinterher gebeichtet? Wofür ich habe es nachher gesagt, ja. Boah, das heißt, du hast der letzten Frau mit einem Schlag 9 Jahre ihres Lebens zerstört. Ja, genau, richtig. Boah, bist du ein Ego. Ja, ich weiß. Boah, warum? Hast du die Frau nicht geliebt, deine Ehefrau? Ich habe die schon geliebt, aber ich war halt ein Kind. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe 5 Geschwister. Ja. Und aber da lernt man doch gerade Anstand in einer großen Familie. Habe ich auch gemacht, oder habe ich auch gelernt von meiner Mutter. Meine Mutter lebt heute noch. Ja. Aber... ja, wie soll ich das sagen? Man wird doch irgendwo egoistisch, weißt du? Wenn man so viel Geld verdient, wird man irgendwo egoistisch. Nein, nicht zwangsläufig. Ja, ich habe 2 ältere Brüder. Ich habe von denen früher die älteren Klamotten, die abgetragen hatten, die musste ich dann tragen, ob das Schuhe waren oder und, weißt du? Ja. Und da habe ich auch irgendwann gesagt, mein Gott, jetzt verdiene ich so viel Geld. Ich habe mich doch dafür wirklich tierisch angestrengt. Absolut, kann ich auch verstehen, dass du dich angestrengt hast und dich gefreut hast, dass du dann viel verdienst. Aber deshalb betrügt man doch seine Ehefrau nicht so kolossal. Ja, ich weiß. Und bereust du das denn heute? Ja, ich bereue das also wirklich zutiefst, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal ich körperlich, ich sag mal, noch irgendwo einigermaßen fit bin. Mhm. Obwohl ich heute Abend auch schon mehr wie 20 oder 15 Flaschen Bier getrunken habe und eine Flasche Schnaps. Heute Abend schon? Ja. Bist du Alkoholiker? Ja, natürlich. Natürlich? Da gebe ich ganz offen und ehrlich. Aber du hast noch eine Arbeit heute. Ich habe noch eine Arbeit, natürlich. Und verdienst aber nicht mehr so ganz so viel oder immer noch 300.000? Ich verdiene immer noch so viel Geld. Nur das Problem ist... Da musst du ja irgendwie ein wahnsinnig gefragter Mann sein, wenn du so viel Geld verdienst als Ingenieur. Ja, ich meine gut, in der Firma, wo ich arbeite, das ist ein weltweit großer Konzern. Mhm. Das Problem ist halt nur, ich komme mittlerweile mit mir selber nicht mehr klar. Ne? Verstehe, und deshalb der Alkoholismus. Ja, genau. Du kriegst deine Arbeit aber noch hin, trotz des Alkohols. Ja, und das ist auch das zweite Problem, was ich habe, also nüchtern nicht mehr. Ne? Verstehe. Das heißt, du hast wie viel Schnaps getrunken heute Abend schon? Ja, also gut, heute war ja Fußball-WM, ja, ne, war ein entscheidendes Spiel. Also 15, 18 Flaschen Bier habe ich getrunken. Und Schnaps. Und eine Flasche Whisky habe ich auch in. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das hört man dir gar nicht an. Das ist ja irre. Ja, ich weiß. Das haben meine Frauen auch immer gesagt. Ne? Das heißt, du warst, während du in der Ehe warst, auch schon Alkoholiker? Ja, das fing also so mit über 28 Jahren an. Da habe ich also Chefs gehabt, die waren paar 30, ich war 28, die waren so knapp an der 40. Hm. Ja, Jungen, komm, sauf dir mal Mut an, da kommt morgen ein guter Kunde und da muss man richtig fit sein und da muss man richtig überzeugen von unserem Produkt. Gut, da habe ich das halt irgendwo, kam ich auf diese Schiene. Ne? Wer hat sich denn eigentlich, wann ist die letzte Beziehung in die Brüche gegangen? Ja, die ist jetzt 2009, Dezember in die Brüche. Achso, ganz frisch noch. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Ja, meine Frau, ne? Die hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und erstens mal habe ich nichts von dir. Zweitens mal, wenn du heimkommst, ja gut. Die hat sich halt irgendwann auch mal gedacht. Ne? Ja, die war dann doch misstrauisch. Und dann kamst du nach Hause und warst wieder besoffen. Ja, so warst ungefähr. Warst du handgreiflich deinen Frauen gegenüber? Nee, das habe ich nie gemacht. Nee. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gemacht. Ich habe es nur nachher bereut, weil ich irgendwo so ein Egoist war. Ne? Ich habe ja nichts gegönnt oder ich habe ja schon gegönnt. Ich muss sagen, so anfangs der Ehe ging das noch. Ne? Mhm. Aber nachher habe ich gedacht, mein Gott, ich kann Frauen haben. Scheiß auf die 500 US-Dollar. Ne? Hast du den Huren, mit denen du deinen Kontakt hast in der ganzen Welt, hast du denen auch noch Geschenke gemacht? Ja, klar, sicher. Mhm. Ich meine, irgendwann bin ich auch ein guter Stammgast von denen gewesen. Ja, ja, klar. Wie oft warst du eigentlich zu Hause in diesen Jahren? Ja, da habe ich halt auch halt sehr egoistisch an mich gedacht. Ne? Ich habe dann einfach Dienstreisen verlängert, die irgendwo nicht zu verlängern waren, vom Berufs wegen her. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich muss noch ein halbes Jahr da bleiben. Ne? Ach so. Also, ich bin 2007 zum Beispiel, da war ich nur 3 Wochen zu Hause. Ne? Obwohl ich hätte ein Dreivierteljahr zu Hause sein können. Und jetzt rächt sich das ganze Verhalten, dass du mit dir überhaupt nicht mehr im Reinen bist und du säufst dir die Birne zu jeden, also ganz oft zumindest. Ja, wie heute oder gut, ich fliege am Mittwoch nächste Woche fliege ich halt wieder nach Japan. Mhm. Aber ich komme nicht mehr damit klar. Ne? Weißt denn dein Chef oder deine Vorgesetzten, kriegen die das mit, dass du trinkst? Ja, das ist halt das Problem. Die sind nicht besser als ich. Ne? Ach so. Also aber vom Saufen und von diesem anderen Verhalten her, also da gibt es ja keinerlei Unterschiede, aber die tolerieren das. Du kriegst die Leistung, die du bringen musst, die kriegst du noch hin. Die kriege ich hin, aber leider Gottes nicht mehr nüchtern. Ne? Mhm. Also mit Mut antrinken. Verstehe. So, du bist ein bisschen intelligenter Mann. Ja. Wieso unternimmst du nichts? Bitte? Ich sag, du bist ein intelligenter Mann, warum unternimmst du nichts? Nur jammern reicht nicht. Ja, das Problem ist, ich habe im Februar unternommen, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mehr und ich will aus dieser Teufelsmühle raus. Ne? Ich bin also... Klinik heißt das. Ja. Die Lösung heißt Klinik. Ja, normal schon. Ne? Und was heißt unnormal? Ja, für mich halt, ja gut, ich habe einen sehr autoritären Vater gehabt. Also der war sehr autoritär, das ist also nichts so. Ich habe noch zwei ältere Brüder, einen jüngeren. Und das Problem ist ganz einfach, so Schwächezeichen gab es in meinem Jahrgang nicht. Du musst das jetzt zeigen. Es ist keine Stärke, sich kaputt zu saufen. Es ist keine Stärke, eine Frau, die man mal geliebt hat. Ich gehe mal davon aus, dass du deine Frauen auch mal geliebt hast am Anfang. Ja, natürlich. So scheiße zu behandeln. Also... Das stimmt, also ich bin also absolut Egoist. Ne? Ich habe, wenn irgendwelche wenn irgendwelche Reparaturen waren in der Zeit, wo ich weg war, da war ich nicht egoistisch. Ne? Mhm. Aber da habe ich auch gedacht, mein Gott, ich weiß jetzt mit 2000 Euro ab oder ich sag mal im Euro, Alter, ich hätte dir auch 20.000 Euro geben können. Aber wie gesagt, das war dann schon Du musst jetzt im Nachhinein einiges an die Frauen zahlen. Ja, natürlich. Also wenn ich mal Rentner werde, das ist schon auch mittlerweile halt durch diesen Dings, das ist also nicht gerade wenig. Ne? Also Stärke zeigen heißt für mich in deinem Fall, dass du den Weg gehst, zum Beispiel in eine Klinik. Das ist Stärke. Das, was du jetzt im Moment machst, ist Schwäche und Feigheit. Ich weiß, Dom, ja, nur ich habe halt Angst davor, weißt du, weil ich verliere auch, ich sag mal, meine Existenz. Ja. Aber die verlierst du auch, wenn du bald gar nicht mehr arbeiten kannst, weil du so besoffen bist oder weil du, wenn du extrem krank wirst. Das sind doch alles ganz klare, objektive Gründe. Ich weiß das. Ich habe mit meinem Chef vor 4 Wochen ein sehr langes Gespräch geführt. Ich sage, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Ach so, offen hast du mit dem geredet? Ich habe mit ihm gesprochen. Ich sage, ich kann nicht mehr. Der ganze Suff und die ganze Weiber. Da hat er nur über mich gesagt, ja, the show must go on. Nee, ja, die kann ja auch weitergehen, aber erst musst du gesund werden und dann kannst du weiterarbeiten. Also ja, das heißt, du kannst offen mit dem Chef reden. Du kannst sagen, pass mal auf, ich brauche eine Auszeit, ich gehe jetzt 2-3 Monate in die Klinik. Ja, sicher. So. Aber er sagte, gut, das ist ein weltweiter Konzern. Er sagte über mich, gehst du, sagte, gut, es stehen 100 andere vor dir. Sagte, Heinz, das ist doch alles gar kein Argument. Ich weiß. Das ist alles Quatsch. Weiß. Weißt du, wenn du so ein hochbezahlter Fachmann bist, findest du auch nach 3 oder 4 Monaten Klinikaufenthalt woanders einen Job. Kannst du mir nicht erklären. Das sind alles Ausflüchte, die du bringst. Weil, ich sag mal, ich weiß es. Also seit 3-4 Jahren, ich weiß es. Also wenn ich Bier trinke, ich kann Bier trinken von jetzt bis morgen Nachmittag. Ich bin da gar nicht mehr vom besoffen, weißt du? Ja, alles schlimme Zeichen. Das sind die besten Anzeichen dafür, dass ich komplett kaputt bin. Absolut, ja. Absolut. Und wenn du so weitermachst, kannst du einen Totalzusammenbruch kriegen, du kannst schwer krank werden, du kannst deine Arbeit irgendwie nicht mehr ausführen. Jetzt ist aber wirklich die allerhöchste Eisenbahn, dass du die Notbremse ziehst. Ja, und er sagt halt, du bist mein Ziehsohn. Und sagte, Schwächlinge kann ich nicht gebrauchen. Ach, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein komischer Kerl? Das ist eine Führungskraft eines großen Konzerns, sagst du es. Und der sagt, so ein Driss, sagt der. Er sagt das über mich. Ja, dann musst du aber aufstehen und sagen, ich bin ich und es ist mein Leben und ich muss mich jetzt um mich kümmern. Das ist richtig, du mir. Nur das Problem, weißt du, ich sag mal, gut, ich bin noch so ziemlich, oder nicht ziemlich, ich bin autoritär erzogen worden. Und ich habe halt auch, ist ja mein Vorgesetzter. Ja, und er sagt immer, du bist ein Top-Mann. Wenn ich sage, wenn ich 2,5 Promille pfeife oder ab schon morgens um 10 Uhr hab, sag ich, was bin ich da für ein Top-Mann? Ich bin doch gar nichts mehr. Schnitt. Ich bin Müll. Ja. Guter Satz. Das bist du auch bald, ganz. Ja, das bin ich jetzt schon. So. Dann sag aber nicht auf jeden Vorschlag, den ich sage, mit Klinik und Entzug, ein Aber. Es gibt kein Aber mehr. Es gibt nur noch ein Hingehen in die Klinik. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst, mit Anja. Mhm. Die kann dir noch ein paar Tipps geben, was du machen könntest. Und dann musst du dein Leben in die Hand nehmen. Ja, Domian, du hast recht. Kein Aber. Du hast recht. Kein Aber. Und ich widerspreche dir auch nicht. Gut, ich verliere alles dadurch. Also meine berufliche Werdegang werde ich wohl damit... Das ist nicht klar. Wir drehen uns im Kreis. Lieber Heinz. Nee, aber Domian, was ich immer sagen wollte, weißt du, wenn ich das Leben, was ich jetzt habe, noch 2 Jahre, bin ich komplett kaputt. Eben, also ich kann nicht mehr. Ja, du hast ja die vernunftsmäßige Einsicht hast du ja. Das ist schon mal ein guter Schritt. Okay. Du legst auf. Anja ruft dich an. Okay. Ich wünsche alles Gute. Und ich wollte noch eins sagen, die Sendung von dir, wenn ich mal in Deutschland bin, überall wird sie nicht ausgeschaltet, aber Dankeschön. Du bist wirklich ein Top. Danke dir vielmals. Ja. Lieber Heinz, alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Egoismus. Ich möchte gerne mit Egoisten reden, die krasse Sachen gemacht haben. Und überhaupt keine Rücksicht nehmen auf andere Menschen. Vielleicht die ihren Partner verlassen haben, weil der Partner todkrank ist. Mit der Begründung, ich kann das nicht mit ansehen. Oder die extrem geizig sind und holen sich nur für sich die Rosinen aus dem Leben raus. Gerne auch mit Opfern von Egoisten, die darunter leiden, mit einem Egoisten zusammen zu sein. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hallo Elke. Elke ist 52. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Elke. Also ich finde deine Sendung auch super prima. Dankeschön. Ich gucke fast jeden Abend. Dankeschön. Und die Sommerpause gefällt mir nicht so arg gut. Also ich war mit einem Egoisten verheiratet. Wie lange? Und das war 15 Jahre. Oh. Und das war also auch, es hat schon mal so angefangen, wir haben zuerst beide gearbeitet und das Geld, das wir verdient gehabt haben, hat er zum größten Teil ausgegeben. Er hat dann angefangen mit Hobbys, die er dann gepflegt hat, wie Tennisspiele. Er ist auf die Jagd gegangen. Oh, teure Hobbys. Dann, und hat dann die Waffe dazu gebraucht, natürlich auch die passende Uniformen. Ne? Mhm. und so. Und wie wir geheiratet haben, habe ich Auto gehabt, er hat Auto gehabt. Und nach einem Vierteljahr hat sich dann rausgestellt, dass er sein Auto auf Rate bezahlt hat und dass das Auto noch gar nicht bezahlt war. Also ist dann von Teil von meinem Geld dann dort drauf gegangen, dass wir dann das Auto dann bezahlt haben. Das ist endlich, wo dann sein Auto dann war. So fing es an am Anfang der Ehe. Ja, so. Und mit dem warst du 15 Jahre zusammen. Was war denn das Heftigste, was dir so in Erinnerung ist? Das Heftigste war eigentlich das, dass er so nebenausgegangen ist, hat Freundinnen gehabt. Mhm. Und er war bei der Bundeswehr. Und dann hat es dann hieß, ja, Overfeld, bist du taub? Gibt's doch keine Kinder und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann, also mir wollte schon Kinder haben, so war es nicht. Also ich war erst 25, wie ich geheiratet habe. Mhm. Mein Mann war genauso alt, weil wir sind ein im selben Jahr geboren. Ja. Aber bevor du weiterzählst, habe ich das gerade richtig verstanden? Er hatte dann auch nebenher andere Freundinnen. Ja, genau. Das hast du mitgekriegt dann? Nein. Nee. Uh-uh. Wann hast du es dann rausgekriegt? Ah ja, an dem Morgen, wie er dann gesagt hat, er geht. Er lässt wir haben dann einen Sohn bekommen. Und er hat dann gemeint, ja, du kannst ja zu Hause bleiben, kannst das Kind großziehen. Und er geht dann arbeiten und mit dem Geld, das reicht ja zuerst. Und dann, wie gesagt, dann hat Wara laufend auf Tour gewesen mit seinen angeblich Freunde, aber das war dann kein Freunde, sondern mir Freundinnen. Und dann hat er halt eben gesagt, er geht jetzt, der lässt also der Sohn und mich alleine. Mhm. Und das Erste, was er dann gesagt hat, du kannst auch wieder arbeiten gehen. Also wie man Nachwuchs bekommen hat, hat es gehieß, mittags um 12 Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen. Und er hat auch bestimmt, was es zu essen gibt. Ne? Mhm. Und die Fernsteuerung war immer ihm, also er hat Fernseh bestimmt. Ne? Der Klassiker, ne? Die Fernsteuerung hat er, die Fernbedienung hat er. Ja, genau. Und du musstest dann mitgucken, ihr hattet einen Fernseher nur, was er gucken wollte. Ja, genau. Und wenn du mal gerne was in den Spielfilm oder sowas gucken wolltest, dann nee, war nicht drin. Und wie gesagt, also das war, ja gut, wir haben dann unser Sohn bekommen. Hm. Und ja, er ist dann rumgelaufen, ich habe einen Sohn gekriegt. Ne? Hm. Und dann war unser Sohn, muss ich auch sagen, war sehr intelligent gewesen. Also der studiert jetzt auch, ne? Und da hat er dann in die Schule, wie er in die Schule gekommen ist, und auch die Lehrerin hat dann gesagt, ja, das Kind ist intelligent. Da hat er dann mal gesagt, ja, die Intelligenz hat er von mir. Na, er sagt, ja, er sagt, ich habe meine auch noch. Ne? Mann. Das war dann das gewesen. Seit wann bist du getrennt von dem? Wir sind jetzt schon seit 9 Jahren getrennt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe das Problem, ich bin eigentlich aus dem Ding gebrannt. Ich habe also noch mal verschiedene Freunde irgendwie gehabt, aber irgendwie habe ich auch auf meiner Stirn drauf stehen Arschloch auf Deutsch gesagt. Ich gerate immer wieder an so eine, die mich immer nur versuche auszunutzen. Ja. Und nur bin ich jetzt mittlerweile so, wenn ich merke, aha, das ist wieder irgend so einer, dann putze ich die platt und verziehe mich dann. Ja, das ist das Klügste, was man machen kann. Vor 9 Jahren hast du ihn verlassen. Da war euer Sohn wie alt? Moment, 16. 16. Nee, du hast ihn nicht verlassen. Er hat dich verlassen. Er hat mich verlassen, ja. Mit der Begründung? Ah ja, er zieht jetzt mit seiner Freundin zusammen und so hat er sich auch die Ehe nicht vorgestellt, ne? Mhm. Und nur habe ich jetzt mittlerweile, weil wo wir wohnen, ist ein ziemlich kleiner Ort. Und wo er jetzt wohnt, also seine neue Freundin, die hat er mittlerweile also auch schon betrogen. Also das ist irgendwie sag mal, bei aber dem du, drin. Du bist doch übrigens welche Rolle hat denn der Sohn? Steht er mehr auf deiner Seite oder mehr auf seiner Seite? Nee, der steht auf meiner Seite. Sehr gut. War auch meinem Ex-Mann viel zu anstrengend, sich dann um den Sohn zu kümmern oder was. Ja. Nee, das hat er nie gemacht. Elke, du hast das ja dann auch recht früh schon mitbekommen. Direkt am Anfang der Ehe haben sich diese Zeichen ja schon gezeigt. Aber ich habe damals auch, wie man so schön sagt, Liebe macht blind. Hm. Ich habe dann gedacht, na ja gut, ich wusste, dass er aus dem Elternhaus ist, wo nicht so gut war. Trotzdem. Und da habe ich gedacht, na ja gut, man kann vielleicht, ich habe auch davon geträumt, dass man irgendwie Leute noch mal erziehen kann, aber das ist, aber irgendwann, das kann man nicht. Kann ich noch verstehen, dass man vielleicht so 1, 2, vielleicht 3 Jahre versucht. Aber dann muss man doch irgendwie kapieren, den ändere ich nicht mehr und ich habe da die Arschkarte gezogen. Du hast 15 Jahre mit dem Kerl ausgehalten. Ja gut, die ersten Jahre waren ja noch, sind ja noch gegangen, da war, haben wir noch kein Kind gehabt. Und dann war nachher der Christian da und da habe ich gedacht, gerade ja, zugunsten vom Kind. Ja, so denkt man dann immer. Vater ja, ja. Alle, ne, und willst nicht haben, dass er aus einer geschiedenen Ehe kommt. War der denn in den letzten Jahren zu dir überhaupt mal nochmal zärtlich oder herzlich? Oder warst du einfach nur so eine Bedienstete von dem? Nur ich war mir so Bedienstete gewesen. Und habt ihr... Ja gut, das Sex hat er sich ja sonst wo geholt. Ne? Braucht er gar nicht und von dir. Die, und bei mir hat er sich dann, also morgens hat schon angefangen, die Kleider haben dann fachgerecht sauber da gelegen. Mhm. Der braucht nur Rimse springen, braucht so Hanse ziehen. Ne? Dann ist er in der Mittagspause heimgekommen, hat gegessen, hat sich nochmal geduscht, nochmal frische Kleider angezogen. Mhm. Und wenn er abends weggegangen ist, dasselbe Spielchen nochmal. Was hat denn der für einen Beruf eigentlich gemacht? Der war zuerst Soldat und dann war er bei der Stadt in Bex, in Bex war er dann auf dem Büro. Auf dem Büro irgendwo, ja. Mann, da bist du ein gebranntes Kind, kann man so sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall, also. Ja, ja. Und ich sage dir, was der an Geld für sich verbraten hat, der, das war nicht zu glauben. Die sind also von der wo die, wo er gearbeitet hat, haben die also Betriebsausflüge alles gemacht, da sind die tagelang weggefahren, da waren die im tollsten Hotel und was weiß ich was alles. Und wenn ich Geburtstag gehabt habe oder Muttertag, hat es nicht gehieß, ich geh mal mal fein essen oder irgendwas, hat es nur meins gehieß, Elke, was gibt's denn halt Mittag Gutes zu essen. Ne? Wie war es denn Weihnachten? Hat er dir zu Weihnachten wenigstens Geschenke gemacht? Ja. Auch nicht. Wie ist denn dann die Stimmung überhaupt, wenn man mit so einem Menschen zusammen ist? Weihnachten ist ja ein sehr emotionales Fest. Da sitzt man dann mit dem Kind unter dem Weihnachtsbaum, mit diesem Mann. Wie war denn das? Ja gut, man hat sich dann halt eben über das Kind gerettet, weil das Kind hat ja dann, also der hat dann Geschenke bekommen. Ach so, ja. Die haben wir vorher dann ausgesucht. Ne? Die wahrscheinlich du ausgesucht hast? Ja, genau. Ja. Und haben dann halt eben mit da gesitzen, haben dann gebaut oder so. Das hat er dann gern gemacht, wenn so Lego oder irgendwie dann, das hat er dann zusammengebaut mit dem Kind. Ne? Wie ist denn das heute für dich? Du sagst ja, ihr wohnt in einem kleinen Ort. Wenn der dir heute über den Weg läuft? Gucke ich in eine andere Richtung. Guckst du in eine andere Richtung? Auch verrückt, ne? Da hat man 15 Jahre mit einem Menschen verbracht, hat ein Kind und guckt sich dann gar nicht mehr an. Nee, also es ist aber mit meinem Sohn genau dasselbe. Also mein Sohn sagt auch nicht, wenn irgendwie mal was gesprochen wird, mein Vater oder so, sondern es heißt nur mein Erzeuger. Oh ja, dann ist das Urteil aber schon heftig ausgefallen bei ihm, wenn er das so sagt. Sagst du im Nachhinein, ich habe schon einen Fehler gemacht, ich hätte früher gehen müssen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Daher ich auch hätte ihn schon gar nicht heiraten dürfen. Aber ich muss sagen, wir sind damals in mein Elternhaus eingezogen, da hat mein Vater und meine Mutter noch gelebt. Mein Vater, der hat dann so alles ums Haus rum und so gemacht gehabt und der hat dann, das jetzt auch nicht gegeben, dass ich dann gesagt hätte, ey, ich gehe jetzt mal weg irgendwie, ne? auch wenn er nicht jetzt da war, ne? Dass da jetzt mein Vater und meine Mutter, die wäre im Sechseck gesprungen. Naja, in der Zeit war das alles noch anders. Ah ja, sicher, klar. Aber ein Gutes hatte die Zeit. Etwas sehr Gutes sogar. Ja, was dann? Dein Sohn. Dass ich meinen Sohn an. Jo, das ist klar. Ne, das kann man doch so sagen. Den möchte ich auch nicht müssen. Genau, also, das ist doch. Also, ich bin auch jetzt ganz froh, meine Mutter ist voriges Jahr gestorben, die habe ich 8 Jahre lang gepflegt. Und er ist dann von, wo er studiert hat, wieder heimgekommen, studiert jetzt so bei uns weiter und ist jetzt bei mir im Haus drin und da bin ich schon ganz froh sehr drum. Also. Sehr gut, dann hast du jetzt eine schönere Zeit und ein besseres Leben als damals. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch, also ich, wie gesagt, ich habe meine Mutter gepflegt, dann jetzt seit einem Jahr wieder Arbeit, wo ich hoffentlich auch behalte. Was machst du? Die Arbeit gefällt mir sehr gut. Ne? Was ist das? Was machst du? Ich bin auf der Geschäftsstelle vom Verband Saarländischer Karnevalsverein. Ach, guck mal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Saarländischer Karnevalsverein. Ja, genau. Das ist alles gibt. Das heißt, können wir Köln uns gar nicht vorstellen, dass es woanders auch noch so Karneval gibt. Ja, sogar ja, im Saarland. Das ist bei uns im Saarland ist das sogar. Das ist auch Brauchtumspflege. Also wir haben nicht nur Karnevalsvereine, sondern auch noch andere Vereine, Brauchtumspflege. Mensch, Elke, also dann freue ich mich, dass es dir jetzt gut geht. Ja, doch. Dass du einen netten Sohn hast, einen schönen Job hast. Und ich würde dir natürlich wünschen, dass dann doch nochmal ein Mann dir über den Weg läuft, der kein Egoist ist, sondern der sich sehr um dich bemüht und sich um dich kümmert. Aber sei vorsichtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Liebe Elke, alles Gute und schönen Gruß an deinen Sohn. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder mailen bitte domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Egoismus, unser Thema heute, dazu angerufen Jennifer 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jennifer, bist du eine Egoistin? Aber richtig. Aber richtig. Ja. Erzähl. Ja, also wo soll ich anfangen? Also zum Beispiel, also ich bin richtig egoistisch, also mir tut das auch nicht leid irgendwie. Mhm. Wem gegenüber bist du besonders egoistisch? Jeden. Also allen Menschen, ob es meine besten Freunde sind, ob es Eltern, Verwandten sind, ob es mein Ex-Freund war. Also ich bin richtig egoistisch, ich denke auch nur an mich. Also du ist auch meine Beziehung kaputt gegangen. Ja. Meine beste Freundin ist auch kein Kontakt mehr wirklich, weil die ist auch, die sagt auch, das ist schon unmenschlich. Halten wir mal die, reden wir mal über die beste Freundin und die Beziehung. Wie lange ist die Beziehung jetzt schon kaputt? 2 Monate. 2 Monate. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ein Jahr. Woran ist es dann letztendlich kaputt gegangen, die Beziehung? Ja, weil ich nur an mich gedacht habe. Ja, also ich hab, gab es da so vielleicht besondere Vorkommnisse, wo du das mal als Beispiel so erzählen kannst? Ja, zum Beispiel, also, zum Beispiel, ich habe auch nicht, also wenn wir zum Beispiel irgendwie zusammen weg waren und wir wollten irgendwelche, sagen wir mal, ins Kino gehen oder so. Hm. Also ich habe auch ganz klar, also eigentlich sucht man ja einen Film zusammen aus oder so. Hm. Also ich habe auch gesagt, wenn ich nicht den Film gucken konnte, den ich wollte, bin ich auch eiskalt rausgegangen und bin dann auch abgehauen, weil ich keinen Bock darauf hatte. Obwohl dein Freund im Kino saß? Ja. Ja. War dir egal? Ja, aber ist mir ja egal. Ich will ja, wenn ich ins Kino will, will ich auch einen Film gucken, den ich gucken will und nicht den er gucken will, ne? Ja, ja, so denken die Egoisten. Ja, das ist mir dann auch egal. Und wenn das dann halt nicht geht, dann habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt mit ihm einen Film zu gucken, nur aus Liebe zu ihm. Mhm. Noch ein Beispiel? Ja, zum Beispiel meine beste Freundin, die wohnt in Paderborn und ich wohne ja ein bisschen weiter weg. Mhm. Und die habe ich halt lange nicht gesehen, als ich aus Paderborn hier hingekommen, um mich zu besuchen. Mhm. Und dann, ja, wie soll ich sagen, ist sie halt hingefahren und hat sie ihr Portemonnaie verloren, mhm, auf dem Besuch nach mir. Mhm. Und dann musste sie ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Mhm. Und ich habe auch nicht eingesehen, ihr dann hier diese 12, 13 Euro zu geben, um nach Zug zu fahren, weil es ja mein Geld, ich arbeite ja dafür, warum soll ich dann mich darum kümmern, wie sie zurückkommt? Ach so, verstehe. Das war dir dann scheißegal, wie die nach Hause kommt. Ja, ich... Auf gut Deutsch gesagt. Ja, sie ist ja auch hingekommen, kann sie auch wieder zurückkommen, ne? Ja, mir gruselt es gerade so ein bisschen, was du erzählst. Kein Wunder, das heißt, du hast keinen nahen Menschen mehr um dich herum. Nee, außer meine Mama und ein paar Familie. Bist du der Mama gegenüber auch so knallhart? Ja, aber die hat sich schon dran gewöhnt, ne? Die kennt mich ja nicht anders. Die war schon mein ganzes Leben lang, so sagt die auch, wo ich klein war. Findest du gut, dass du so bist? Ja, gar nicht, die war ich schon so. Findest du gut, dass du so bist? Was heißt gut? Also es kommen halt viele Menschen zu mir an und sagen zu mir, ey, die sagen schon, ob ich krank bin. Mhm. Sagen schon wirklich zu mir, ob ich krank bin, aber ich selber sehe das nicht. Andere Menschen sagen auch, hast du gar kein Gefühl im Herzen, dass dir das gar nicht leid tut, aber... Hast du kein Gefühl im Herzen, frage ich dich jetzt? Hä? Hast du kein Gefühl im Herzen, frage ich dich? Ja, wie meinen Sie das jetzt? Du kannst mich duzen, ich duze dich ja auch. Ach so. Ja, schön. Naja, zum Beispiel, nimm das Beispiel, ist ja ein gutes Beispiel. Die beste Freundin kommt dich besuchen. Das braucht man ja wirklich, klar, und es geht um 15 Euro oder was weiß ich für die Rückfahrt. Da würde ja jeder beste Freund sagen, komm, ich strecke es dir vor, ich schenke es dir auch, damit du wieder gut nach Hause kommst. Ja. Wie ist die denn dann nach Hause gekommen übrigens, die Freundin? Ja, die haben uns dann gestritten und so, dann bin ich auch gegangen und dann wurde sie wohl irgendwie, habe ich später dann von einer anderen Freundin erfahren, wurde sie dann abgeholt oder so von einer anderen Freundin. Wie lange wart ihr denn überhaupt beste Freundin? 2 Jahre. Aber so gute beste Freundin könntet ihr ja auch nicht gewesen sein, sonst hätte sie diesen Charakterzug ja von dir schon vorher mitbekommen. Ja, aber die hat halt, also für mich war es eigentlich schon meine beste Freundin, weil die hat halt nie was gesagt und nie den Mund aufgemacht. Die hat nie den Mund aufgemacht. Ja, also tut dir denn das nicht leid? Stell dir mal vor, du wärst in der Situation gewesen, du hättest sie besucht und du hättest das Portemonnaie verloren. Und dann hätte die so ganz patzig gesagt, ist mir doch scheißegal, ich gehe für das Geld arbeiten, komm nach Hause wie du willst, aber nicht mit meinem Geld. Wäre das schön? Nein. Ja, da hast du schon recht, schon scheiße, ja. Ja, aber ich sehe das halt nicht. Ja, das aber man kann sich. Ja, aber man kann doch immer, Jennifer, mal, es gibt ja ganz einfachen Trick, indem man sich immer vorstellt, man selbst würde so behandelt, wie du andere behandelst. Ja, so weit denke ich, ich glaube, ich habe auch schon langsam das Gefühl, dass es nicht normal ist. Ich wollte schon echt schon fragen, zur Therapie gehen, weil. Auch, ich würde mal sagen, auch die Geschichte mit dem Kino. Du hast einen Freund, ihr seid verliebt. Ja. Ihr habt euch für einen Film entschieden. Ja. Ne? Da geht man doch nicht alleine raus und ist dann weg und lässt den Freund allein da sitzen. Gut, dann, wenn einem der Film auch nicht so ganz gut gefällt, dann guckt man den zu Ende an, was soll's, so ist es halt. Ich bin aber auch im Sexuellen so bei meinem Freund gewesen, das ist auch deswegen kaputt gegangen. Was war denn da vorgefallen? Ja, ich habe auch nur auf mich geachtet, das war mir egal, ob er daran Spaß hat oder nicht, also ich habe da auch nur auf mich geachtet. Wenn ich fertig war, war ich fertig, ne? Bist ja wie ein Kerl. Oh nein. Ja, nicht wie alle, liebe Männer. Bitte keine Beschwerdebriefe schreiben, aber wie einige schon. Ein kaltes Herz. Woher kommt das? weiß es nicht. Ich wollte auch echt schon, ich habe auch echt schon überlegt, ob das irgendwie. Ich will dir ein Beispiel nennen. Ich will dir ein Beispiel nennen. Ich habe gerade in dem Aufruf ja auch so gesagt, stell dir mal vor, du wärst mit einem Mann zusammen, den du liebst. Kannst du lieben? Kannst du das? Ich weiß es nicht. Also ich würde nicht sagen, dass das Liebe ist. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, was Liebe ist. Ich wollte einfach das Beispiel sagen, nehmen wir mal an, derjenige würde plötzlich unheilbar krank, schwerst krank. Ja. Und würde ein Pflegefall. Würdest du bei dem bleiben? Nein. Du wärst weg? Klar. Weil das viel zu lästig wäre für dich? Ja klar, ich brauche ja einen Mann, der Geld hat und der mich auch versorgt, der sich auch um mich kümmern kann, ne? Oder eine sichere Zukunft, oder nicht? Das tut weh. Aber du hast gerade was gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich lieben kann. Wie bist du erzogen worden? Bist du von der Erziehung auch so relativ radikal und kalt erzogen worden? Ja. Ja? Ist die Mutter und der Vater auch so? Ja, also, ich war auch immer auf mich alleine gestellt, hat sich auch keiner drum gekümmert, ne? Also ich hab's eigentlich so kennengelernt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, so, man ist halt da, ne? Man ist halt da. Also, das ist nicht gerade innig und zärtlich und herzlich. Ja, ich weiß. Nee, frage ich, wie haben sich deine Eltern, als du Kind warst, wurde da viel geknuddelt und war das freundlich? Nee, gar nicht. Hat deine Mama oder dein Papa dich nie mehr so in den Arm genommen? Ja, wo ich ganz klein war, vielleicht so 3, 4 oder so, aber später auch nicht mehr. So, wo ich dann so älter, wo ich dann in die erste Klasse kam oder so, auch nicht. Wie war das? Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Und wie kommst du mit der klar? Ja, es geht so, ne? Im Grunde genommen, Jennifer, musst du doch ein ganz einsamer Mensch sein, weil du hast niemanden. Ja, ich gebe das halt nicht so zu, ne? Also ich sage jetzt auch ganz ehrlich, ganz offen, ich rede das erste Mal so richtig da offen darüber. Was machst du beruflich? Ach so, ja, ich mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Und so in deiner Freizeit, was treibst du da? Hast du einen Bekanntenkreis oder bist du viel alleine? Ich bin mehr so alleine. Wenn, dann habe ich nur so 1, 2 Freundinnen so. Ja, wobei das Wort Freundin sich ja sehr hochgegriffen ist, ne? Also so ein nähere Bekannte vielleicht. Also, was du so sagst, finde ich erschreckend, muss ich dir sagen. Weil, ehrlich? Ja, ich finde es erschreckend. Weil, das haben mir schon voll viele gesagt. Ja, ich finde es insofern erschreckend, weil du andere Menschen verletzt. Und letztendlich verletzt du dich damit ja auch. Weil du dich dadurch isolierst. Und es ist dem dann eben auch für dich schlecht. Und gerade als ich das Beispiel sagte, stell dir mal vor, man würde dich so behandeln, da hast du es ja so ein bisschen kapiert, ne? Wie das rüberkommt. Aber das habe ich morgen sowieso wieder. Also das haben mir auch schon ein paar Menschen so gesagt, so knallhart, die haben mich dann auch schon angeschrien, der hat sich so nett in der höflichen Form wie du gesagt, der hat das schon so mehr so im Sauren, wenn die sauer auf mich waren oder so einen harten Style gesagt, aber das ist dann vielleicht 5 Minuten kurz, nehme ich es vielleicht an, dann habe ich sowieso morgen wieder, geht's mir sozusagen am Arsch vorbei. Vielleicht bist du noch gar nicht heftig genug auf die Schnauze gefallen. Ja, das glaube ich auch, weil irgendwie, ich habe auch nie irgendwie so richtig sowas erlebt, dass mir jemand so richtig, wissen Sie, was ich meine? Also, weißt du, was ich meine? Das ist auch, ich glaube, dann checke ich es, glaube ich, auch erst. Und ich will, also ganz ehrlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das kann auch nicht normal sein, oder? Also, es gibt ja viele Egoisten, aber ich glaube, ich bin schon übertrieben, würde ich schon sagen. Ja, ich finde ich schon. Also, ich meine, es ist ein bisschen insofern erfrischend, weil du das ganz offen so zugibst und auch mit einer gewissen Ratlosigkeit dir gegenüber selbst stehst, habe ich den Eindruck. Und so ein kleines bisschen Problembewusstsein hast du ja. Ja. Immerhin hast du angerufen dazu und du sagst es ganz offen, das ist ja auch schon mal mutig. Manche trauen sich das gar nicht. Du hast gerade was von Therapie gesagt. Wäre das für dich eine Überlegung? Ja, ich weiß nicht, ob ich es durchziehen würde, sage ich ganz ehrlich. Nein, ich will dir mal sagen, interessant wäre das, glaube ich, schon für dich. Weil du nämlich in so einer Gesprächstherapie einfach noch mehr von dir lernen würdest und dich selbst auch besser kapieren würdest, warum du so tickst. Ist ja interessant, warum tickst du so? Die meisten Menschen ticken ja nicht so, wie du tickst. Ja, manche sagen, wir haben auch schon viele gesagt, dass das nicht normal ist, dass da immer eine Geschichte hintersteckt, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Glaube ich. Und also, diese Geschichte, vielleicht weißt du die oder die ist so verschüttet und du könntest diese Geschichte dann herauskriegen in einer Gesprächstherapie oder in einer welcher Therapie auch immer. Wünschst du dir eigentlich Kinder? Egal, oder? Ja, weiß nicht. Also ich würde jetzt erstmal nur so, alleine bleiben und so arbeiten gehen und so und erstmal mein Leben genießen, so, ne, die nächsten Jahre. Gibt es denn irgendetwas, wo dein Herz dran hängt, wo du auch Mitgefühl hast? Mhm. Nichts? Auch kein Tier? Nee, nicht wirklich. Nee. So. Nee, also. Wenn du so schlimme Bilder im Fernsehen siehst von Katastrophen oder von ganz armen Menschen, die verhungern oder ganz schwer Kranke, ist dir das alles egal? Schicksal, ne? Sagst du dann? Ja, ist Schicksal, ne? Ja, und das heißt für dich dann, ist halt so. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier vors Auto renne und sagen wir mal, jetzt hier keine Beine mehr habe oder querschnittsgelähmt bin, ja. Kümmert sich, ja, was soll ich dann sagen? Ist halt Schicksal, ne? Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier die halbe Menschheit jetzt sagen würde, oh, die arme Jennifer. Glaube ich auch nicht. Aber ich bin sicher, dass es den einen oder anderen gäbe, der sich um dich kümmert und der sehr nett und mitfühlend ist und ein Herz für dich hat. Aber du hast gar kein Herz für niemanden. Ja, das haben auch schon viele zu mir, die sagen so zu mir, guck mal, stell mal vor, die haben auch schon zu mir gesagt, stell mal vor, du würdest so jetzt auf die Fresse fallen oder so, oder es würde keiner für dich machen oder so, aber... Ich glaube, das ist auch das Problem, dass mir immer Leute noch trotzdem noch geholfen haben, dass ich nie daraus gelernt habe. Mhm. Dennoch würde ich dir gerne mal meine Psychologin geben. Die kann dir vielleicht einfach mal ein bisschen was erzählen und ist ja eh dein Ding, ob du das machst oder ob du es nicht machst. Ja, ja. Immerhin mutig, dass du angerufen hast, den Jennifer. Ja, danke schön. Ich danke dir. Ja, danke. Alles gut. Auflegen oder dranbleiben? Du legst auf und wirst dann wieder angerufen. Also, okay, danke schön. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ja, das war unsere egoistische Jennifer. Und schon geht's weiter mit der Renate, die ist 59. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen. Auch eine Egoistin? Nee. Keineswegs. Aber das ist das Gegenteil. Das heißt, du bist Opfer eines Egoisten. Ja. Erzähl mal. Also ich setze zu der Dame vorher noch einige Jahre obendrauf. Ich war 32 Jahre mit einem totalen Egoisten verheiratet. Boah, 32 Jahre. Ja. Totaler Egoist. Wie zeigte sich das? Also erstmal zeigte es sich so, dass er, man würde das heute bezeichnen, oder ich weiß inzwischen, dass man diese Chose Animal Hoarding nennt. Erklär's uns. Tiere. Die hat er... Kaninchen, Hühner, Pfauen, Katzen, Hunde, Pferde... Enten. Die hat er gehalten, hat er gekauft und gehalten? Ja. Hatte die einen Bauernhof oder einen... Den haben wir dann später uns zugelegt, ja. Weil er dieses Hobby hatte? Ja, das war sein Hobby und da ging auch nichts drüber. Er wollte auch eigentlich keine Kinder haben. Wie ich das jetzt so mitgekriegt habe, nachdem du gefragt hast, ist mir das auch klar. Das passt dann wohl auch zum Egoisten. Mhm. Er hätte mich auch, wäre ich mal krank geworden, nie gepflegt. Mhm. Und rausgeschmissen hat er mich dann zum Schluss auch. Also nicht du bist gegangen, sondern er hat dich rausgeschmissen? Ja, er hat mich rausgeschmissen. Warum? Keine Ahnung. Hat er eine andere? Ich war nicht mehr fürsorglich genug. Hat er eine andere? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ist er dir denn in den 32 Jahren fremd gegangen? Glaube ich nicht. Auch das? Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Nur Tiere. Tiere, in allen Variationen. Also das ganze und Geld? Gezüchtet mit allem und das mit einer Akribie, mit einem Perfektionismus. Das kann man eigentlich gar nicht schildern. Das ist also unglaublich. Der hat die Tiere... über die Menschen gestellt. Ja. Also die Tiere, weil euch das mehr geliebt als Menschen, geschweige und auch dich. Nehme ich an, ja. Ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, hat er auch zu mir gesagt, er hat einen Hund gehabt. Hm. Und da hat er zu mir gesagt, wenn der Hund sich jetzt komisch dir gegenüber benommen hätte, wäre das nie was geworden. Oh, somit fing die Ehe an? Ja, so fing die Freundschaft erst mal an. Die Freundschaft, und warst du nicht gewarnt? Ja, ist man gewarnt? Ich glaube, Frauen sind doof. Warst du denn verliebt am Anfang in diesen Mann? Natürlich. Ja. Ja. Und das ist ja schon eine heftige Bemerkung, finde ich. Ja. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du kapiert hast, wen du da an deiner Seite hast? Wie viele Jahre? Das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Aber es ging so schleichend vor sich. Habt ihr denn dennoch, obwohl er das nicht wollte, habt ihr dennoch ein Kind bekommen? Wir haben zwei. Also. Ja. Und wie ist das bei euch? Der Sohn, der ist schwul. Ja. Und der ist zwei Monate nach mir ausgezogen aus dem Haus, mhm, und seine letzten Worte seines Vaters an seinen Sohn waren: Naja, ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber du bist ja sowieso nicht so geworden, wie ich dich hätte haben wollen. Wie ekelhaft. Weil der hat sich halt für die Tiere nicht interessiert. Mhm. Der ist Systemfachinformatiker und das war überhaupt nicht sein Ding. Also der Sohn ist auf deiner Seite, eindeutig. Ja, ja. Und der spricht auch nur noch von seinem Erzeuger, er möchte ihn auch nicht mehr sehen. Und es gibt noch ein Kind? Ja, eine Tochter, aber die ist Pferdenärrin und mit der habe ich schon Probleme. Ach so, also die ist dann eher... Die schwankt sehr zwischen uns beiden. Ah, verstehe. Und er hat ja dann auch, hat dann im Internet wohl schon rumgechattet, als er den Entschluss gefasst hat, sich von mir zu trennen. Und hat dann wohl ein halbes Jahr, nachdem ich ausgezogen war, hat er dann irgendjemand da aufgetan. Eine neue Frau. Ja. Mhm. Und ist dann auch dort am Wochenende wohl immer gewesen. Mhm. Und da sind dann die abenteuerlichsten Dinge bei uns zu Hause auf dem Hof passiert. Da war ja nun keiner mehr. Mhm. Und dann hat er die Hunde rausgelassen. Die sind dann über die Schafe hergefallen, haben die schwer verletzt und teilweise auch tot gebissen. Aber das ist doch merkwürdig. Er als großer Tierfreund wusste doch, was passiert, wenn er vom Hof weggeht. Ja. War er dann verrückter auf die Frau. Ja, denke ich mal. Wie ist das denn eigentlich? Ja. Das Ganze hat ja nun sehr, sehr viel Geld auch gekostet, die vielen Tiere. Sein Geld, klar. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Mhm. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du arbeitest nur für die Hobbys deines Mannes. Und du musstest das Geld, was du verdient hast, ihm auch da mit reinpumpen? Ich habe den ganzen Haushalt, er hat nur das Haus bezahlt. Ach so. Und er war Beamter, er hat sehr gut verdient. Das heißt, dein Geld, was du verdient hast, ging fürs Haushaltsgeld drauf? Klamotten für die Kinder, ihn, für mich. Er hat dir gar nichts von seinem Geld abgegeben? Nein, ich habe nie das Wort Haushaltsgeld, das habe ich nie kennengelernt. Das ist ja ein Ding. 32 Jahre hat der Kerl dir kein Pfennig Geld gegeben? Nein. Und zum Schluss, also es war, gipfelte dann wirklich darin, der hat keine Briefe mehr aufgemacht, keine Rechnungen mehr bezahlt. Und ich wollte da keinen Ärger, ich habe das dann teilweise bezahlt, wenn ich es wusste. Sag mal, wir haben ja gerade auch drüber gesprochen, Stichwort so Innigkeit und Zärtlichkeit, die gab es bei euch dann auch überhaupt nicht. Doch, eigentlich schon. Doch, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das gut, halt zum Schluss nicht mehr. Mhm. Also, er hat dich dann schon mal in den Arm genommen und gestreichelt und sowas, das hat er gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Aber wie merkwürdig, wenn jemand auf der einen Seite so knallhart seine Interessen durchhaut und dann doch wieder so nett zu einer Frau ist. Wie erklärst du dir das? Kann ich nicht erklären. Das hat dich wahrscheinlich auch wieder... Das ist auch das, womit ich heute noch rumlaboriere, weil wir haben eigentlich, also mein Sohn, der sagt immer zu mir, er ist dir noch was schuldig. Ja, wir haben nie mehr geredet. Dann ging nicht mehr. Mit dem kann man wahrscheinlich gar nicht reden. Ja? Glaubst du nicht, ich meine 32 Jahre, das ist ja ein halbes Leben. Hast du das Gefühl manchmal, dass du Lebenszeit verschwendet hast mit diesem Mann? Ja, sehr viel, eigentlich alles. Und ärgerst du dich, dass du nicht früher gegangen bist? Ja, wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, hätte ich das schon sehr viel früher tun müssen. Die hat das richtig schlau beobachtet. Ja. Die hat gesagt, geh, und warum der macht dich kaputt. Und warum bist du nicht gegangen? Weiß ich nicht. Sag mal, ich wurde auch immer irgendwo klein gehalten, ja. Also ich durfte nie, gut, beruflich war ich topfit, ja. Mhm. Da bin ich auch ein ganz anderer Mensch, was meinen Beruf betrifft. Mhm. Aber privat bin ich eigentlich so eine ganz kleine graue Maus. Da warst du wie verwandelt und warst in deine Rolle drin. Ja, ich hatte meine Rolle. Ja. Und war dadurch verändert. Ja? Als er dich dann quasi rausgeschmissen hat aus der Beziehung, war das eine Erleichterung oder auch schwierig und schlimm? Das war schlimm für mich. Schlimm. Weil ich überhaupt nicht verstehen konnte. Dass er dich nicht mehr wollte? Ja. Wahnsinnig. Das ist ja wie so eine Gehirnwäsche, die der mit dir gemacht hat. Ja. Jetzt ist das eine ganze Weile her schon. Ja, jetzt seit September, also 2006 im Mai bin ich gegangen. Geht's dir denn heute besser? Nö. Nee. Nee. Aber du hängst du diesem Mann nicht noch nach. Nein, aber ich habe also jetzt schon 3 Therapeuten verschlissen, wie man so schön sagt. Mhm. Der erste ist während der Stunde immer eingeschlafen. Echt? Was ist das denn für ein Hase? Kannte ich auch von meinem Mann. Also ich meine, man merkt ja, wenn sich die Augen so drehen, ja, mhm. und man hört nicht mehr zu. Ja, da fallen ja die Augen so weg. Ja, ja. Aber und die zweite, gut, das war dann durch einen Umzug, dass ich da nicht mehr hin konnte. Mhm. Und die, du weißt ja sicher, wie das mit den Krankenkassen ist. Aber weißt du, Renate, die dritte Ambulante, die ich dann gemacht habe, da wurde ich so mit Tabletten zugedröhnt. Ja, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich glaube allerdings, wie du das gerade so geschildert hast, und wenn du jetzt nach den Jahren noch so in der Weise darüber grübelst, musst du noch mal was machen. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. So, ich mache einen Vorschlag. Wir rufen dich an und du führst jetzt ein Fachgespräch mit meiner Psychologin, was man da machen könnte. Ja, nun ist natürlich, was ich noch sagen wollte, diese Beziehung da, er ist ja dann auch hier weggezogen. Mhm. Er hat unser Haus verkauft. Mhm. Ich durfte das nicht mehr betreten, obwohl es mir zur Hälfte gehört hat. Mhm. Er hat es verkauft. Viel ist nicht bei rumgekommen. Mhm. Und dann ist er weggezogen nach Baden-Württemberg. Ach du Jürgen, Verletzung, Verletzung, Verletzung. Und jetzt habe ich erfahren, nun ist er plötzlich wieder hier in der Nähe. Pass mal auf, Renate, wir rufen nicht mehr jetzt an. Dann tüfteln wir mal ein bisschen was aus. Okay? Okay. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Benjamin, der ist 23. Guten Morgen, Benjamin. Hallo, Domian. Hallo, Benjamin. Egoismus. Das heißt, mein bester Freund ist ein tierischer Egoist seit mehreren Jahren jetzt. Ja, wie macht sich das deutlich? Woran zeigt sich das? Naja, also erstmal in Sachen Freundschaft. Mhm. Er gibt nie, sondern er nimmt nur. Ein Nehmer. Also, was nimmt er denn? Nein, er verarscht uns, sag mal so. Ja, in großen Sachen. Mhm. Und zwar, das ist so, letztes Mal was bei ihm zu Hause gemacht, so ein bisschen repariert. Mhm. Und so, und er wollte ihm meine Wohnung streichen. Mhm. So, und er hat dann, ich habe ihn öfters angerufen und da kam aber nie was zurück. Er hat aber gesagt, nee, ich habe keine Zeit. Mhm. So, dabei ist aber Hartz-IV-Empfänger. Mhm. So, man leiht ihm zum Beispiel Geld, was man nie zurückbekommt. Ach so. Das ist unser ganzer Freundeskreis so. Ja. Jetzt hat er eine Freundin, die sehr abhängig von ihm ist und er möchte jetzt mit ihr wegziehen. Mhm. So, und ja, sie möchte das eigentlich nicht so, aber da hat er zu ihr gesagt, wenn du nicht mehr kommst, verlasse ich dich. Mhm. Ja. Mhm. Und er ist einfach nur noch auf sich, wie sagt man jetzt? Ja, er gut, konzentriert, gepolt auf sich. Mhm. Genau, ja. Und er hatte eben damals immer viele Freundinnen gehabt, die ihn viel in den Arsch gesteckt haben. Mhm. Und jetzt hat er eben mal jemanden, der nicht so viel Geld hat. Ja. Und Wie lange ist er denn dein bester Freund schon? Seit 10 Jahren jetzt. Seit 10 Jahren. Und das hat sich erst in den letzten Jahren erst so bemerkbar gemacht? Richtig, ja. Komisch, eigentlich sind solche Charaktereigenschaften früh angelegt bei Menschen. Hast du es vielleicht früher nicht so gemerkt? Nee, damals war, wie gesagt, ein herzensguter Mensch, hat alles für den anderen getan. Mhm. Also das war alles immer top gewesen. Und seit 3 Jahren jetzt so. Seit drei, vier Jahren ist es jetzt so, ja. Über was hast du dich am meisten geärgert bisher? Über was ich mich am meisten ärgere, ist eben, dass er mich auch immer verletzt. Also das ist, wenn ich ihm jetzt zum Beispiel kein Geld gebe oder was auch immer, dann kommt so 2 Minuten später eine SMS von wegen, ich habe kein Rückgrat und ich bin Arschloch und sowas eben. Ja, ist es denn so, dass du die Freundschaft in Frage stellst mittlerweile auch? Ja. Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob die Freundschaft überhaupt noch was wert ist. Ne? Also das ist genau. Ob das überhaupt noch eine Freundschaft ist? Genau, ja. Mhm. Weil das zieht ja auch bei jedem bei uns ab. Und ich hatte ihn ja auch bei mir in der Firma einen Job angeboten. Mhm. Und die Firma hätte ihn die Schulung bezahlt und alles, damit er eben da einsteigen kann. Und da hat er gesagt, nee, da verdiene ich zu wenig, da kriege ich ja mehr, wenn ich Hartz IV bekomme. Und verstehe also, ich dann nicht. Die wenigen Beispiele, die du jetzt genannt hast, die würden mich schon so abtören und so zurückwerfen, dass ich mit so einem Menschen auf keinen Fall nahe befreundet sein wollte. Ja, das ist aber diese 10 Jahre eben, ne? Aber 10 Jahren viel erlebt. Ja gut, aber wenn er jetzt die letzten Jahre schon so war, hat er das eben kaputt gemacht. Ja klar, das hat er auf jeden Fall, ja. Also wenn sich jemand 10 Jahre gut verhalten hat, heißt das ja nicht, dass man dem auf ewig dann vergeben kann, wenn der sich dann danach sehr, sehr mies verhält. Ja, das ist schon vorher. Also macht das, Freundschaft hat ja auch was mit Spaß zu tun. Man ist ja gerne mit jemandem zusammen. Mit so einem ist man ja gar nicht gerne dann zusammen, weil man immer denkt, gleich kommt wieder irgend sowas. Ja, genau, ja. Ja, aber es sieht doch wieder, dann kommt er zwei Tage später wieder an, entschuldigt sich und sagt, es tut mir so leid und du weißt ja, wie ich drauf bin und keine Ahnung. Ja. Na, jetzt hat er eben auch noch ein bisschen die Privatsphäre, aber ein Haftbefehl eben offen. Ach du je, das auch. Und, ja, so, aber er kümmert sich nicht selbst darum, ne? Weil er sagt, ja, dann soll doch die Staatsanwaltschaft zu mir kommen. Meine. Benjamin, ja. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Ja. Ich würde auf Distanz gehen, ganz eindeutig. Mein Statement. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, alles klar, tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik, Gunnel Blendin, und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich freue mich auf euch, bis dahin.